Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Und es gibt Pow Pow. Es gibt Splash Splash. Es gibt Bang Bang. Es gibt Gang Bang. Es gibt Pow Pow. Es gibt Splash Splash. Es gibt Bang Bang. Es gibt Gang Bang. Ich schieß mit meiner Super Soaker. Bitch, ich bin ein Casanova. Ich nehme alle, spritz daneben und rufe nein, als wär ich Homer. Geld im Tresor, Dagobert Duck. So viel Money, so viel Spritz Money. Ins Gesicht, eher cooler. Splash, splash, splash. Check mich, Bruder, ich komm in die Uhr. Unbegehen, Haar, Schäden, Cooper. Ich denke, Dame, wie eine Wassermelone. Schisch. Und spritz ihr ins Gesicht, Wasserpistole. Schisch. Sind die New Generation krasse Idole. Ich spritz ihm ins Gesicht, no homo, Wasserpistole. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Und es gibt Pow Pow. Es gibt Splash Splash. Es gibt Bang Bang. Es gibt Gang Bang. Es gibt Pow Pow. Es gibt Splash Splash. Es gibt Bang Bang. Es gibt Gang Bang. Ich shoote wie ein Fotograf. Ich shoote, weil ich in den Homo kam. Position, Promotion. Denk dir, was du willst, du Spaß. Spritz in meiner Flüssigkeit. Ja, dein Tape wird nur überflüssig sein. Ja, mein Flow ist überflüssig geil. Dein Flow ist einfach scheiße. Bevor ich schieß, lade ich meinen Tank auf. Du hast Juicy Gay auf der Party ganz laut. Jetzt kommt der Analhype wieder. Treffsicherer als ein Wattfallspieler. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Ich spritz mit meiner Wasserpistole in dein Gesicht. Und es gibt Pow Pow. Es gibt Splash Splash. Es gibt Bang Bang. Es gibt Gang Bang. Es gibt Pow Pow. Es gibt Splash Splash. Es gibt Bang Bang. Es gibt Gang Bang. Wasserpistole. Wasserpistole.